Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, auf die ich sehr gespannt bin, weil man Sie allein schon entlang der Argumentationslinie von Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Marc-Felix Herrau auf der anderen Seite erzählen könnte. Frau Strack-Zimmermann, die neulich in einem Gespräch mit den Kollegen der Süddeutschen, glaube ich, war es laut über Trump und Geografie nachgedacht hat und sagte, ich zitiere mal, südlich von Grönland liegt Island. Und was ist eigentlich mit Irland, das westlich von England ganz allein irgendwo im Atlantik liegt? Und wo wir gerade dabei sind, was ist eigentlich mit Zypern? Trump, das sagte sie in der Vorbereitung auf diese Sendung, interessanter Satz, hat uns gelehrt, dass man in nur einem Jahr aus einer Demokratie eine Diktatur aufbauen kann. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, all das sieht Marc-Felix Herrau grundsätzlich anders in einem sehr lesenswerten, weil irgendwie auch sehr provokanten Meinungsstück für die Kollegen der Welt, glaube ich, war es, schrieb er neulich, nicht Trump, sondern der Linksliberalismus bedroht Europa. Und weiter, der wahre Riss im Westen verläuft nicht zwischen Europa und Amerika, er verläuft durch die Gesellschaft selbst. Und er glaubt, es sei nur eine Frage der Zeit, bis es, ich zitiere, einen kleinen Trump irgendwo in einer europäischen Regierungszentrale geben wird. Und er sagt mit Blick auf Marie-Agnes Strack-Zimmermann, aus einem warmen Büro im Straßburger Parlament heraus zu fordern, jetzt weg von Amerika, ist nicht nur ein bisschen naiv, es ist auch gefährlich und definitiv nicht in unserem Interesse. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, die Frage ist, was folgt daraus? Und da kommen Sönke Neitzel und Hans-Rüdiger Lukassen ins Spiel, der eine Militärhistoriker, der andere Oberst AD, AfD-Bundestagsabgeordneter, verteidigungspolitischer Sprecher seiner Partei, der jüngst in der eigenen Partei ziemlich unter Druck geraten ist, weil er trotz anderer Parteilinie bei seiner Forderung nach einer allgemeinen Wehrpflicht bleibt, der in einem Positionspapier die Gründung von 4 neuen Divisionen fordert. Und nicht nur das, es sind wirklich interessante Begriffe, die Herr Lukassen benutzt, wenn er die militärische Rolle Deutschlands in Zukunft beschreibt, Führungsrolle, Vorreiterrolle, sogar Schutzmacht, das sind die Wörter, die da fallen. Sönke Neitzel hält dagegen und sagt, viele dieser Vorschläge sind ziemlich unrealistisch. Allein die Sache mit den 4 neuen Heeresdivisionen, da reden wir, sagt er, von 80.000 Mann. Das wäre die Rückkehr zur allgemeinen Wehrpflicht. Und ich frage mich, will das die AfD? Überhaupt interessante Frage, finde ich auch. Wie gespalten ist diese Partei, wenn es um Sicherheit und Verteidigung geht? Herzlich willkommen in beiden, freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend in die Runde, Frau Strack-Zimmermann. Vielleicht die erste Frage an Sie. Am Freitag beginnt in München die Sicherheitskonferenz. Wie froh sind Sie, dass J.D. Vance in diesem Jahr nicht dabei ist? Och, es hätte wahrscheinlich einen hohen Unterhaltungswert. Wahrscheinlich hat er aber im letzten Jahr sein Pulver schon verschossen. Mhm. Ich war überrascht, dass er abgesagt hat. Mhm. Jetzt kommt sein großer Konkurrent, die Rubio. Mhm. Und vielleicht wollten auch nicht beide gleichzeitig auftreten. Aber ich kenne Sie ja ein bisschen, Sie meinen das nicht so, aber Unterhaltung war das ja nicht, ne? Das war ein harter Leberhaken, oder? Was wir da also erstmal vielen Dank, Herr Lanz, dass Sie mich kennen. Das freut mich. Ich meine, dass Sie das humorisch meinen, oder? Nein, nicht ich so glaube, wörtlich. Nein, ich glaube, dass seinerzeit, als er seine Rede gehalten hat, die ja innenpolitisch motiviert war und der versammelten Menge dort der wichtigen und besonders wichtigen Menschen einen Einlauf verpasst hat, war natürlich bemerkenswert. Ich weiß, der eine oder andere hat dann zum Kopfhörer gegriffen, ob er das Englisch jetzt wirklich verstanden hat. Wirklich war es so? Aber ja, weil das natürlich schon bemerkenswert ist. Das meine ich. Minimum, wenn Sie sagen unterhaltungswert, das meinte ich. Das war ja irgendwann. Ja, aber im Grunde genommen war hart ernst gemeint. Ne? War das ja der Anfang dessen, was dann auch darauf folgen sollte, nämlich auch den Einlauf, auch gerade den Europäern gegenüber. Also, dass er nicht kommt, ich weiß nicht warum, vielleicht hat er auch die Freude daran verloren. Er ist ja gerade bei den Olympischen Spielen und wird überall ausgebuht. Wie gesagt, das ist ganz spannend, dass die Rubio kommt, weil die beiden sind durchaus Konkurrenten und sind in unterschiedlichen Funktionen unterwegs. Aber es haben sich relativ viele Senatoren angemeldet. Die Frage wird sein, auch ob Kongressabgeordnete kommen. Was, Marc-Felix Herrau, was heißt? Was ist das für ein Signal, das die Amerikaner da senden? Wenn wir die ganze Zeit davon reden, dass sie nicht mehr an unserer Seite sind, dass sie nicht mehr an den alten Westen glauben, dass die NATO sozusagen hirntot ist oder nur noch eine vage Idee. Wenn man dann so eine Delegation sendet, wenn man jemanden wie Rubio schickt, der eigentlich ein Transatlantiker ist, wenn man so will, was heißt das dann? Also wenn man optimistisch sein möchte, könnte man glauben, das ist ein Versuch der Deeskalation, weil ich halte es für so gut wie ausgeschlossen, dass Marco Rubio da so konfrontativ auftreten wird wie J.D. Vance. Es ist sicherlich kein Zeichen dafür, dass man diese Sicherheitskonferenz im Besonderen oder die Europäer im Allgemeinen jetzt nicht mehr ernst nimmt. Marco Rubio ist einer der wichtigsten Minister in der amerikanischen Regierung, ist, wie Frau Strack-Zimmermann schon gesagt hat, ein heißer Anwärter auf die nächste Kandidatur fürs Präsidentenamt. Insofern, das ist, die nehmen das schon noch ernst, die nehmen Europa auch noch ernst. Meine ich doch. Herr Lukassen, wie geht's Ihnen da? Wie schauen Sie da drauf? Sind Sie froh darüber, dass Vance nicht kommt? Sie sind ja selber auch da, Sie werden da sein. Ja. Darüber müssen wir auch gleich mal reden, wie es zur Einladung gekommen ist. Aber nochmal, vermissen Sie jemanden wie Vance da oder ist das ein gutes Signal, dass Rubio kommt? Da bin ich bei Herrn Serrao. Das ist ein wichtiger, eine wichtige Position als Außenminister. Und dass er kommt, finde ich sehr, sehr gut. Und die USA und die Trump-Administration vertritt. Für mich wäre es dann auch vollkommen egal, ob der Stellvertreter J.D. Vance oder Rubio jetzt da ist. Es ist gut, dass Rubio da ist und die Position der USA vertritt, die ich vor allen Dingen auch nach dem, nach dem Papier der Verteidigungsstrategie der USA und Trump-Administration erwarte ich auch, dass er dazu noch etwas sagt. Und bin da zur nationalen Sicherheitsstrategie? Genau, zur nationalen Sicherheitsstrategie, genauso wie zur nationalen Verteidigungsstrategie. Ja, wie schaut der Militärhistoriker da drauf? Also ich werde auch in München sein, warten wir es mal ab, was er wirklich sagt. Und ich finde es immer interessant, dass jetzt so ein bisschen ein Aufatmen durch Deutschland geht. Ah, es ist Rubio, mit dem kann man ja reden. Ich glaube, er ist trotzdem Republikaner, trotzdem Teil dieser Administration. Und meine amerikanischen Freunde immer sagen, Leute, begreift mal, dass ihr die NATO ohne die USA denken müsst. Das heißt nicht, dass die USA die NATO auflösen, das können sie nicht, da ist der Kongress gefragt. Aber meines Erachtens hat dieses letzte Jahr gezeigt, dass diese alte Welt, dass wir uns auf die USA verlassen können, wo wir alle aufgewachsen sind hier, dass die in dieser Weise vorbei ist. Und da wird auch Rubio nichts dran ändern. Aha. Das heißt nicht, dass wir gar nicht mehr mit den Amerikanern was machen können. Natürlich müssen wir uns darum bemühen. Aber ich sage, wie viel Schüsse muss man den Europäern eigentlich noch vor den Bug geben? Und da wird Rubio auch nichts dran ändern. Es ist ja auch nicht so genau klar, wer berät Trump wie. Rubio und Vance setzen ja durchaus andere Akzente. Und dann, glaube ich, können wir alle hier nicht beurteilen, wer setzt sich eigentlich wie durch. Mhm. Und ich glaube, natürlich müssen wir versuchen, mit den Amerikanern Sicherheitspartnerschaften zu sein. Wir sind nicht unabhängig, wir wären vielleicht unabhängiger, aber unabhängig sind wir nicht. Aber trotzdem müssen wir erkennen, was das bedeutet. Und ich habe die Befürchtung, wenn Rubio jetzt irgendwie die Europäer vielleicht umarmen sollte, aus irgendeinem Grund, dass wir sagen, ach, alles nicht so schlimm. Das habe ich vorhin schon sagen wollen. Sie wollen nicht, dass wir aufatmen, ne? Ja, natürlich wollen sie das nicht, weil sie einfach nicht... Sie wollen das nicht. Also ich will das natürlich nicht, weil wir die Realität ins Auge sehen müssen. Und wir haben uns so lange, das merke ich auch, wenn ich mit älteren Bundeswehrgeneralen und so spreche, die mitten im Kalten Krieg groß geworden sind, die immer sagen, naja, die amerikanischen Atomwaffen sind nicht abgezogen, die immer noch glauben, es läuft alles letztlich so weiter wie bisher. Das ist vielleicht der Vance, aber jetzt kommt der Rubio und so. Und ich glaube, dass wir einfach realistisch sein müssen, was diese Administration tut, was sie nicht tut. Wir müssen natürlich unsere Interessen versuchen wahrzunehmen, aber wir müssen zu Potte kommen. Und aber ist dieser Ton richtig gesetzt, wenn es dann im Report heißt, die Welt ist in eine Phase, also Under Destruction ist schon mal das Motto der ganzen Konferenz, also Abrissbirne, nicht Under Construction, das Gegenteil davon. Die Welt ist in eine Phase der Politik mit Abrissbirne eingetreten, umfassende Zerstörung, mehr denn vorsichtige Reformen ist jetzt an der Tagesordnung. Ja, also das ist so. Ich meine, wir müssen einfach sehen, dass bestimmte Grundfesten... Ich finde es einfach wahnsinnig destruktiv. Welches Signal will man daraus... Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit. Ich finde, vor einem Jahr war, glaube ich, die Erschütterung wirklich groß. Das war so ein allgemeines Auftauen, wo man plötzlich realisiert hat, da passiert wirklich etwas, was man nicht für möglich gehalten hat. Kann man Menschen auch nicht vorwerfen, die eben unter dem Schutz der Vereinigten Staaten sozialisiert worden sind, ob sie mochten oder nicht. Ja. Trotzdem auch die eigentlich immer anti-amerikanisch waren, haben sich dann doch letztendlich ganz wohl gefühlt unter diesem Schutz. Aber wenn ich das jetzt vergleiche, 12 Monate später, dann gibt es in Europa keine Illusion mehr darüber. Da mag es ein Ungarn geben, der immer noch glaubt, dass man ihn besonders lieb hat. Auf der einen Seite Putin, auf der anderen Seite Trump. Aber letztendlich ist das verflogen. Und die Realität ist angekommen. Die Conclusio, was machen wir daraus? Wie setzen wir das um? Das ist natürlich jetzt eine Herausforderung, die, finde ich, in einem Jahr schon eine Menge auf den Weg gebracht hat. Insofern diesen Ton gesetzt, weil Sie das vorhin sagten, den Vereinigten Staaten gegenüber, dass wir in bestimmten Dingen nach wie vor abhängig davon sind. Das ist überhaupt keine Frage militärisch. Trotzdem finde ich, liebedienerisch zu sein, ist auch gar nicht angesagt. Sondern man muss den Amerikanern ja einen Punkt lassen, der Administration dort. Sie haben im Grunde seit 20 Jahren uns erzählt, wir müssen mehr tun, als Europäer innerhalb der NATO. Ja, ja. Sie haben gesagt, aber da geht es ja um mehr, ne? Bei dieser Geschichte. Aber Sie haben es gesagt und das ist jetzt endlich angekommen. Da haben Sie auch einen Punkt. Aber ich finde, wir sollten pragmatisch mit den Vereinigten Staaten umgehen, aber uns anfangen, auf den Weg zu machen, ohne klar zu kommen, auch wenn das leichter gesagt ist als getan. Ich würde gleich noch mal gerne einen Satz aus dieser Rede aufgreifen, weil er, glaube ich, gut zu dem passt, was auch Marc-Felix Serrao in diesem zitierten Stück geschrieben hat und, glaube ich, im Hinterkopf hatte. Ich würde vorher gerne aber Herrn Lukassen noch fragen, als Oberst AD und als jemand, der genau dieses Gefühl aus dem Kalten Krieg kennt. Im Zweifel stehen die Amerikaner an unserer Seite. Wenn Sie reinhorchen, mit Ihren alten Kollegen sprechen und so weiter, viele Kontakte, die Sie auch haben, was hören Sie dann? Also erstmal noch zum Motto vielleicht ganz kurz, Herr Hans. Abrissbirne, für die, die jahrzehntelang als Transatlantiker gelebt haben, mag das jetzt auch so empfunden werden. Das verstehe ich auch, aber es ist in der Tat so, wir müssen uns der Realität stellen. Und ich sage, es ist nicht nur Realität, es ist auch eine große Chance, die wir haben, als Deutsche, als Europäer zu erkennen, dass wir uns auf uns jetzt, was Sicherheits- und Verteidigungspolitik anbetrifft, gestellt sind. Oh ja, das ist richtig, dass nicht nur die Trump-Administration, die Amerikaner es schon lange sagen, jetzt können wir es mit den Händen packen, dass es so ist. Und da müssen wir etwas draus machen. Und ja, viele der älteren Kameraden, die im Kalten Krieg aufgewachsen sind, die haben sicherlich Schwierigkeiten umzudenken. Aber ich erkenne, dass Amerika trotzdem eher an unserer Seite bleibt. Und bei der Eröffnung der Konferenz Anfang dieser Woche hat es der US-Botschafter bei der NATO ja auch deutlich gesagt. Und auch das Strategiepapier, was Sie erwähnt haben, spricht ja ausdrücklich davon, dass die USA mit den Europäern nicht irgendwelche Vasallen haben wollen, die sich einen Befehl abholen, sondern sie wollen Partner haben, aber sie wollen starke Partner haben. Und da müssen wir hinkommen. Um das einmal noch ganz kurz abzuhacken, sozusagen für die Chronologie. Die AfD war jetzt, glaube ich, 2 Jahre nicht dabei, ne? Habe ich das richtig im Kopf? Ich glaube, meine 3 Jahre. 3 Jahre, stimmt. Jetzt sind Sie das erste Mal wieder eingeladen. Sie persönlich wurden eingeladen. Wie läuft das? Bewirbt man sich da? Redet man da im Hintergrund mit den Amerikanern? Und wie findet Frau Weidel in dem Zusammenhang, dass sie offensichtlich, dass sie nicht eingeladen wurde? Ich glaube, die AfD hat gedroht, dass sie sonst auf amerikanischem Ticket dabei ist. Also, wir haben... War das so? Wie? Dass man gesagt hat, wenn man nicht eingeladen wird, geht man auf amerikanischem Ticket dorthin. Die Amerikaner haben ja eine Menge Möglichkeiten, Kollegen mitzunehmen. War das so? Da weiß Frau Strack-Zimmermann jetzt mehr als ich, aber das sei ja gegönnt in diesem Falle. Ich habe ganz normal Wie ist es denn bei Ihnen gelaufen? Ich habe eine Einladung von Herrn Ischinger bekommen, vor Weihnachten. Vom Vorsitzenden der Sicherheitskonferenz. Ja, genau, der Vorsitzende der Sicherheitskonferenz, an der Sicherheitskonferenz teilzunehmen. Ich habe die Einladung bekommen, das Programm und auch Zugang zu sehr vielen persönlichen Einladungen. Und die werde ich auch... Die werde ich auch wahrnehmen. Was heißt Zugang zu sehr vielen persönlichen Einladungen? Ich stehe noch unter dem Eindruck eines Gesprächs mit Beatrix von Storch, müssen Sie wissen, die hier in der Sendung zum Besten gab, dass sie den Amerikanern jede Menge Namen und Informationen europäischer Politiker liefert, die sozusagen für den Digital Services Act sind. Und da bin ich damals hellhörig geworden, weil ich dachte, was läuft denn da im Hintergrund? Und sie sagte eben auf Nachfrage damals ausdrücklich, ich liefere denen nicht nur Namen, sondern alle möglichen Informationen. Okay, also ich bin Rüdiger Lukassen. Und stehe auch für die AfD hier. Und als solcher und als Verteidigungspolitiker werde ich mich um viele Kontakte bemühen, vor allen Dingen zur US-amerikanischen Delegation, um das, was wir jetzt schon andiskutiert haben, auch zu verfeinern, herauszukristallisieren. Was kommt für uns als Europäer auf uns zu? Es hat eine gewisse Logik, dass Sie als verteidigungspolitischer Sprecher dort sind. Was ich interessant fand, war, Alice Weidel ist nicht eingeladen. Tino Chrupalla ist nicht eingeladen. Der außenpolitische Sprecher Frohnmeier ist auch nicht eingeladen. Finden Sie gut? Nein, das finde ich nicht gut. Hat Sie irritiert? Ich hätte mir gewünscht, dass die von Ihnen vorgenannten Kollegen auch eingeladen worden wären, ja. Wäre dann vielleicht ein bisschen viel gewesen. Frau Strack-Zimmermann, warum ist das so? Ich kann das nicht beantworten. Ich war zugegebenermaßen überrascht. Nur bin ich selber Gast. Und es ist ja schwierig, als Gast sich zu beschweren, wenn andere kommen. Ich fand es deswegen, losgelöst von den Persönlichkeiten, überraschend, weil ich auch, so wie ich die AfD, die Deutschen, also die AfD im Europaparlament erlebe, sind sie so explizit gegen die NATO, so explizit gegen die EU, also gegen Bündnisse. Das ist ja nun eine Sicherheitskonferenz, wo wir uns um unsere Sicherheit Sorgen machen. Deswegen frage ich nach den sensiblen Informationen. Tauscht man da ja auch aus? Ja, die wird natürlich ausgetauscht in bestimmten Gruppen. Und ich gehe davon aus, dass dort kein AfD-Mitglied anwesend sein wird, weil man einfach damit rechnen muss, so wie Herr Lukassen auch einen Kollegen, Hans Neuhoff, bei uns im Verteidigungsausschuss sitzen hat, der gerade in Sotschi war, der auch gar keinen Hehl daraus macht, eng verknüpft zu sein mit den Russen. Ich müsste ja mit dem Klammerbeutel gepudert sein, über sicherheitsrelevante Dinge zu sprechen, wenn ein solcher Mann mit am Tisch säße. Ich meine, da können wir direkt die Litwassäule nutzen. Insofern war ich überrascht, aber das ist letztendlich, obliegt das den Organisatoren. Lukas, dann haben Sie da Bauchkrummeln? Also ich wünschte mir manchmal, ich hätte so viel Information aus diesem Bereich Sicherheits- und Verteidigungspolitik, wie ich davon ausgehe, dass die US-Administration das über uns hat, in Deutschland hat und in Europa hat. Also diese Annahme, dass dort irgendwelche Informationen weitergegeben werden könnten, die sicherheitsrelevant sind, das ist überzogen. Mir geht es wirklich darum, darüber zu reden, was kommt für uns nach diesen Strategieplänen der US-Amerikaner auf uns zu. Wenn Sie sagen, das ist Realität, Frau Strack-Zimmermann, was meinen Sie damit? Naja, wir müssen davon ausgehen und wir wissen auch, also Herr Bistron ist ja auch ein AfD-Kollege, der gerade die Immunität verloren hat im Europaparlament, der ist schon in Übung, das war auch im Bundestag so, dass dort auch ganz ohne mit der Wimper zu zucken erklärt wird, dass man die Kontakte hat und der Mann, die Kontakte den wir da pflegt. Sehen, ne? Das ist die Nummer 528, genau. Und das ist natürlich schon, und es geht da nicht nur um die Deutschen, sondern eben in Kooperation auch mit den Hartrechten in Polen und Frankreich wird eben da zusammengearbeitet. Und wir wissen und gehen davon aus, dass 1:1 Informationen weitergegeben werden. Das führt natürlich dazu, dass man nur in einem bestimmten Kreis relativ offen darüber sprechen kann, weil man immer Sorge hat, es wird weitergetragen. Und das ist eben nicht profan, weil am Ende geht es um die Sicherheit Europas, und zwar Pan-Europas, nicht nur um die Europäische Union, sondern wir arbeiten ja auch mit den Briten und Norwegern eng zusammen. Und das finde ich schon besorgniserregend. Könnten Sie garantieren, Herr Lukassen, dass keiner Ihrer Kollegen sensible Informationen entweder nach Moskau oder wohin auch immer weiter drahtet? Also garantieren kann ich gar nichts für andere Kollegen. Aber ich meine, wir beide hatten das Thema hier schon mal. Genau, und Sie wurden damals dann als... Wir hatten dieses Thema auch jetzt im Verteidigungsausschuss. Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses hatte diese Thematik mal angerissen. Es kam eine sehr interessante Antwort von der Bundesregierung, die wir dann auch gestellt hatten, von dem zuständigen Staatssekretär, der gesagt hat, all diese Anfragen oder Berichtsbitten der AfD, die obliegen ja der Beantwortung durch die Bundesregierung. Und die kann für sich entscheiden, was sicherheitsrelevant ist und was nicht. Und diese Entscheidung trifft sie im Prinzip gegenüber allen Fraktionen. Da reden wir jetzt über diese ganzen vielen sogenannten kleinen Anfragen. Ne? Genau. Und diese Entscheidung, was sicherheitsrelevant sei und nicht, trifft sie gegenüber allen Anfragen. Aber können Sie das mal erklären, Herr Lukassen, warum die... Das fällt wirklich auf. Ja. Ich bin da sozusagen ganz neutral außen vor. Aber es fällt wirklich auf, dass Ihre Partei unglaublich viele ganz präzise Fragen zu Militärlogistik, zu genau diesen Dingen stellt. Und die Frage, warum ist das jetzt wichtig für die AfD in Thüringen beispielsweise, welche Eisenbahnlinie wofür wichtig ist oder nicht? Ja, das liegt daran, dass die Verteidigungspolitiker im Verteidigungsausschuss der AfD in besonderer Weise über Fachkenntnisse verfügen, weil sie alle diesen Hintergrund haben. Mit uns neun kommen 240 Jahre aktive Zeit in der Bundeswehr zusammen. Und das ist ganz natürlich, dass man sehr spezifische und spezielle Fragen stellen kann. Wir sind in der Lage, das zu tun. Und wir tun das natürlich Quatsch, auch. Lukassen, wir tun das auch. Die anderen, Entschuldigung, Sie können doch jetzt nicht den anderen die Kompetenz diesbezüglich einfach so lässig mal im Vorbeigehen absprechen und sagen, die anderen sind halt zu doof dafür. Habe ich doch nicht gesagt. Ich sage nur, was wir können. Und was wir können, warum machen Sie das? Warum Sie beschäftigen sich die ganze Zeit genau damit. Ja. Halten ganze Verwaltungen damit auf Dauerbetrieb, lähmen im Grunde den Betrieb, weil die eigentlich nur noch mit der Beantwortung solcher kleinen Anfragen beschäftigt sind. Wie kommen Sie dazu, darauf, dass wir den Betrieb lähmen? Das ist nicht der Fall. Ich könnte Ihnen die Zahlen dazu liefern, die sind sehr beeindruckend. Herr Lanz, ich habe selbst 3,5 Jahre im Ministerium als Referent gearbeitet, im Bundesverteidigungsministerium. So eine Organisation stellen Sie nicht und legen Sie nicht so schnell lahm. Nein, das tun Sie nicht. Das sage ich Ihnen aus eigener Erfahrung heraus. Und nochmals, wir sind in der Lage, diese Fragen so speziell zu stellen. Und das tun wir. Warum? Um dann die Rückschlüsse daraus zu ziehen, was wir für die Streitkräfte, für die Landesverteidigung benötigen und für den Bündnisbeitrag benötigen. Oder was die anderen für Rückschlüsse daraus ziehen. Und wenn ich Ihnen zum Beispiel immer sage, Lieferung einer Panzerhaubitze auf Radfahrgestell. Wann wird die geliefert? Wir wollen das genau wissen. Wenn einfach gesagt, kann man seine das nicht geheim machen, kann man das nicht vertraulich machen. Das muss man doch nicht über eine kleine Anfrage machen, dann ist es öffentlich. Wenn wir diese Information im Ausschuss nicht bekommen, Herr Neitzel, dann stellen wir die Fragen. Sonst müssten wir ja nicht fragen. Und es dient letztendlich dazu, ein Gesamtbild zu bekommen, um zu wissen, was wir aus Sicht unserer Partei für die Landesverteidigung benötigen. Das dient der Sicherheit Deutschlands, was Sie da öffentlich fragen. Wenn wir eine funktionierende Landesverteidigung sicherstellen wollen, dann dient das der Sicherstellung der Verteidigungsfähigkeit Deutschlands. Also wann welche Brücke zu befahren ist, mit welcher Haubitze, mit welchem Gewicht, was da möglich ist, die gesamte Logistik, das ist für Sie das öffentlich das zu fragen? Das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, was Sie geben, Herr Lanz. Wenn die Bundesregierung, die aktuelle, immer davon redet, was für Gesamtverteidigung notwendig ist, wir aber feststellen, dass das, was an Brückenlastfähigkeit für schwere Fahrzeuge, Panzer oder so weiter, gar nicht da ist. Dann sind wir diejenigen, das ist die Aufgabe der Opposition, die Bundesregierung darauf hinzuweisen, was für Gesamtverteidigung notwendig ist und welche Defizite vorhanden sind. Herr Lukassen, neben Ihnen saß ja immer Hannes Gnauruck, der ehemalige Vorsitzende der Jungen Alternativen, von dem wir wissen, dass er auch interessante Kontakte hat. Und wie auch Herr Höcke. Welche? Hannes Gnauruck, der eng mit Herrn Höcke ist und wo Herr Höcke uns ja auch erzählt hat, es lohnt sich gar nicht, Deutschland zu verteidigen. Das ist ja nun ein Thema. Der Ausschuss, der Verteidigungsausschuss im Bundestag, dem ich ja einige Jahre vorsitzen durfte, ist prinzipiell ein Ausschuss, über deren Inhalte nicht nach außen gesprochen wird. So habe ich das immer. Und in dem Moment, wo kleine Anfragen kommen, übers Parlament gespielt, sind die Sachen öffentlich. Und bei allem Respekt, ob jemand Soldat war oder nicht, in dieser Detailliertheit ist das sicherheitsrelevant. Das ist einfach sicherheitsrelevant. Nehmen Sie doch mal ein Beispiel. Naja, wenn Sie über die Traglast, genau die Traglast wissen wollen, wo welche Zugstrecken sind. Wir arbeiten zum Beispiel im Europäischen Parlament jetzt verstärkt an militärischer Mobilität. Also Verlagerung von Material, Soldaten, wie können die Deutschland bzw. Europa durchqueren, schnell über die Grenze, nicht alles deklariert werden. Das ist ein ganz großes Thema. Gemeinsam mit dem sogenannten Verkehrsausschuss machen wir das. Wir waren gerade in Rotterdam, wenn dort Truppen oder Material anlanden. Mhm. Das ist ein hochrelevantes Thema. Und wenn da alles auf den Tisch gelegt wird, sozusagen öffentlich, dann ist das in dem Moment für denen, die uns nichts Gutes wollen, hochinteressant. Weil wenn sie die Logistik zerstören, dann können sie nach Hause gehen. Dann ist sozusagen die Auseinandersetzung der Krieg schlimmstenfalls verloren, bevor er angefangen hat. Und deswegen sind das Themen, die gehören definitiv nicht in die Öffentlichkeit, bei allem Respekt vor Transparenz. Das hat seine Grenzen und das wird natürlich auf die Probe gestellt, indem man eben sehr detailliert Fragen stellt und Antworten haben will. Herr Neitzel, wie sehen Sie das? Mich würde interessieren, weil ich mich immer gefragt habe, was also auf der einen Seite, wir können das gleich mal zeigen, wie Björn Höcke über die Landesverteidigung redet. Ja. Das ist wirklich interessant, das zu hören. Und dann auf der anderen Seite aber zu argumentieren, da geht's aber, uns geht es um Deutschland, wenn wir all das wissen wollen. Können Sie einmal sagen, was Ihnen da durch den Kopf geht? Mich überzeugt das Argument von Herrn Lukassen nicht, wenn ich das mal sehe, wie Parteien kleine Anfragen gestellt haben zur Bundeswehr. dann hat das natürlich immer einen politischen Hintergrund gehabt. Also das begann zum Beispiel bei den Grünen Ende der 80er Jahre über Überflüge, Traditionsfragen. Und das sagen ja die Grünen in der damaligen Zeit, da ging es natürlich darum, die Institution Bundeswehr zu diskreditieren. So, also wir leben ja nicht im freien Raum. Mhm. Und ich bin der Meinung, man kann sich mit kleinen Anfragen über generelle Fragen der Verteidigungspolitik, selbstverständlich und so. Aber so detailliert, also mir ist es nicht bekannt, dass das jemals in kleinen Anfragen so detailliert, so auf Logistik und so sicherheitsrelevanten Fragen gefragt wurde. Und ich glaube, dass nach meiner Einschätzung Herr Lukasen und Herr Höcke da eine andere sicherheitspolitische Entscheidung auf Flügeln sind. Und ich will Herrn Lukasen da nichts Böses unterstellen, aber weiten Teilen seiner Partei schon. Und wir haben ein Problem im Bundestag, sagen damit, dass wir uns, ich würde mich auf die AfD nicht verlassen, genauso wenig, wie ich mich auf die Linkspartei verlassen würde. Wir haben da meines Erachtens ein Problem. Deswegen, das weiß ja auch die Bundesregierung, deswegen werden ja bestimmte Details auch in diesen Anfragen nicht offen gegeben. Also das ist für mich relativ klar. Wir haben die Vorfälle, von denen Frau Zimmermann sprach. Es wird viele geben, die wir nicht öffentlich wissen. Und das sind wirklich, es sind sicherheitsrelevante Details. Das ist ja genau, wir sind in einem hybriden Krieg. Und da sehe ich die AfD eher auf der Seite Russlands und nicht auf der Seite der Demokratie in diesem Land. Um das System vielleicht zu verstehen. Nochmals, die Bundesregierung hat gesagt, alle Anfragen, Berichtsbitten, die sie beantwortet, auch im Verteidigungsausschuss, werden nur so weit beantwortet, wie sie nicht die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährden. Und das gilt für alle Fraktionen. Geht es ja mehr um die Fragen als um die Antwort, Herr Lukasen. Da sind wir uns doch einig. Nö, sind wir uns nicht einig. Mir geht es darum, entsprechende Informationen zu erhalten. Und nochmals, sollten Sie sicherheitsrelevant sein? Herr Lukasen, es geht nicht sein? Darum, dass Sie die Informationen haben oder nicht. Es geht um die Frage, warum muss man das so öffentlich machen, wenn man weiß, dass im Zweifel Moskau einfach mithört, ich glaube, mitschreibt. Die Antworten, die werden gegeben, sind in Drucksachen. Wäre doch ein einfaches für Sie. Ich meine, Sie kennen viele Leute. Ja. Ich weiß auch, wie das läuft im politischen Berlin. Das ist die Geheimschutzstelle. Da kann man alles anschauen. Genau, die Geheimschutzstelle. Man kann ganz viele dieser Dinge, kann man sich, wenn man vertraulich spricht, wenn man Kontakte aufbaut, als Bundestagsabgeordneter, als ehemaliger Angehöriger der Bundeswehr schon Informationen beschaffen, meines Erachtens. Also da wären Sie der Erste, der das nicht kann. Es gibt den Förderkreis her und andere Dinge, wo relativ offen. Sie stellen ein demokratisches, parlamentarisches Recht, vor allen Dingen das der Opposition, in Frage. Ich wundere mich. Es geht mir darum, welche Fragen gestellt werden. Ja. Und ich kann nur als Historiker sagen, ich weiß ja, wie die Grünen, wie die Linkspartei auch Fragen gestellt hat zur Bundeswehr in anderen Zeiten, in den 90er Jahren. Ja. Und da wissen wir, dass es natürlich, dass die nicht im luftleeren Raum gestellt wurden, sondern dass es eine ganz klare politische Absicht gab. Ja, aber Sie werden vielleicht akzeptieren, dass ich diesen Vergleich mit den Grünen und Linken nicht für mich in Anspruch. Das ist natürlich, können Sie selbstverständlich machen. Ja. Es ging nur um die Kategorisierung um die Mechanik. Von Anfragen. Ja. Dass die nicht im politisch luftleeren Raum nur um der Sache willen. Ja, dann nennen Sie Beispiele der AfD und nicht der anderen. Marc-Felix Serrao, J.D. Vance hat im vergangenen Jahr auf dieser Sicherheitskonferenz folgenden Satz gesagt. Wenn ihr aus Angst vor euren eigenen Wählern davonlauft, dann gibt es nichts, was Amerika für euch tun kann. Für Brandmauern ist kein Platz in der Demokratie. Würden Sie den unterschreiben? Ich denke, da hat er wirklich den Finger in die Wunde gelegt. Der Versuch, bestimmte starke oppositionelle Parteien einfach von der Regierung fernzuhalten, den gibt es ja nicht nur in Deutschland. Nur in Deutschland heißt der Brandmauer, den gibt es auch anderswo. Und der ist, das zeigen alle Umfragen, alle Wahlergebnisse, kolossal gescheitert. Schauen Sie sich an, die AfD ist im Bund in Deutschland auf Augenhöhe mit der Union. Meistens liegt sie sogar ein bisschen vorne. In einzelnen Bundesländern ist sie nah an der absoluten Mehrheit zum Regieren. In Frankreich liegt Rassemblement National vorne. In Großbritannien Reform UK, früher UKIP. Mhm. Also der Versuch, mit Brandmauern die sogenannte liberale Demokratie, die in Wahrheit oft eine ziemlich illiberale Veranstaltung ist, der etablierten Kräfte, die rauszuhalten, losgelöst davon, was man von den Programmen halten mag, der ist gescheitert. Und da, finde ich, hat Vance nicht nur den einzigen richtigen Punkt gemacht, da waren noch andere dabei. Nämlich? Naja, zu sagen, liebe Europäer, ihr habt mit der illegalen Masseneinwanderung tatsächlich ein Riesenproblem, das ihr noch nicht in den Griff bekommen habt. Und wenn das so weitergeht, neben eurer sehr niedrigen Geburtenrate, dann wird man Europa in 20, 30 Jahren nicht wiedererkennen. Das ist doch irgendwie unbestreitbar wahr. sagt ein Mann, der seine Eistruppen auf Bürger in den USA schickt und diese aus dem Land zerrt und schlimmstenfalls erschießt. Ich finde, das ist ja der zweite Satz, der dazugehört, wenn man das rechtfertigt, was Wenz gesagt hat. Ich glaube, ja, also erstmal in der Rede seinerzeit in München ging es ja nicht um die Eiseinsätze. Aber ich finde, das ist ein wunderbares Beispiel. Ein wunderbares Beispiel, Frau Schack-Zimmermann, um mal diese Behauptung, Amerika sei entweder auf dem Weg in eine Diktatur oder sei schon eine Diktatur, auf ihre Plausibilität abzuklopfen. Ich habe vorhin diesen Satz zitiert, ne, von Frau Strack-Zimmermann. Ja, es gibt diese... Und würde wirklich sehr interessieren, wie Sie da argumentieren. Die Bundesbehörde ICE in den USA, die für Migration zuständig ist, und sogenannte Illegal Aliens, also Ausländer, die widerrechtlich sich auf amerikanischem Boden befinden, außer Landes zu schaffen. Die sind jetzt in den vergangenen Monaten auf eine Weise aufgetreten im öffentlichen Raum, die ganz sicher kritikwürdig ist. Da sind zwei amerikanische Staatsbürger ums Leben gekommen. Ermordet worden, gezielt erschossen worden. Sind nicht unter Lastwagen gekommen. Im zweiten Fall war es ein Handgemenge. Angeblich hat einer der Agenten Gun gerufen, obwohl es nur ein Handy in der Hand war. Ich würde sagen, wir sind beide zu weit weg, Sie und ich. Sie reden jetzt von dem Fall Pretty? Fall. So, aber stellen Sie das in Frage, was da passiert ist? Also ich würde mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, das war Mord, wie Frau Strack-Zimmermann das gesagt hat. Das war eine vorsätzliche Tötung. Lassen Sie mich noch mal kurz den Gedanken zu Ende entfalten. Was da geschehen ist, das jetzt als Ausdruck einer Diktatur zu nehmen, finde ich, geht viel zu weit. Was passiert aktuell in dieser Woche im amerikanischen Kongress? Da wird sich angeschaut, was darf ICE, was soll ICE künftig noch machen? Da geht es um Bodycams, da geht es um die Maskierung. Da geht es darum, ob künftig bei beispielsweise Hausdurchsuchungen es einen richterlichen Beschluss braucht. Und der Kongress droht schon damit, wenn ihr unseren Forderungen, liebe Regierung, liebe Republikaner, nicht entgegenkommt, dann werden wir einfach das Budget stoppen. Dann habt ihr kein Geld in Department of Homeland Security im nächsten Jahr. So, das heißt, die Gewaltenteilung in den USA, die funktioniert noch. Gleiches gilt für den Präsidenten. In 2 Jahren, wir haben schon drüber gesprochen, gibt's die nächste Wahl in den USA. Donald Trump hat zwar immer mal wieder im Witz damit gedroht, ein drittes Mal noch anzutreten, aber das gibt die Verfassung nicht her. Das heißt, er wird die politische Macht, die er jetzt, die riesig ist, in den Händen hält, wieder abgeben müssen. Und sie haben in Amerika eine sehr gut funktionierende vierte Gewalt. All das, was geschehen ist mit ICE, mit den Einsätzen, ich will das hier gar nicht verteidigen, was kritikwürdig ist. Tun Sie aber. Nein, das tue ich nicht. Moment, Frau Schack-Zimmermann, legen Sie mir bitte nichts in den Mund. Alles, was ich gesagt habe, ich maße mir nicht an, von hier aus dem Fernsehstudio in Hamburg zu sagen, das war Mord, was da geschehen ist. Das ist sicherlich kritikwürdig, aber Sie haben eine Gewaltenteilung, die das Ganze politisch aufarbeitet. Und Sie haben Medien, die darüber frei berichten können. Sie können doch nicht sagen, das ist nicht kritikwürdig. Es ist kritikwürdig. Aber es macht doch aus dem Land keine Diktatur. Ja, finde ich auch. Ist das das härteste Wort, das Ihnen dazu einfällt? Kritikwürdig. Naja, oder meinetwegen können Sie auch sagen, es ist... Die Frage ging an mich. Sie können es kritikwürdig nennen, Sie können es autoritär nennen, Sie können es brutal nennen. Aber das sind alles Attribute, die doch nicht irgendwie das Label Diktatur rechtfertigen. Ich meine, wir sind hier als Deutsche in einem deutschen Fernsehstudio. Deutschland wurde von den Amerikanern vom Nationalsozialismus befreit. Und wir erklären nun aufgrund eines schwierigen Verhaltens von Beamten einer amerikanischen Bundesbehörde, dass dieses ganze Land in die Diktatur abrutscht. Ich bin echt sprachlos. Und das geht zu weit. Von schwierigen Beamten. Ich finde, wir sollten mal, Verhalten von Beamten war die Formulierung. Ja, schwieriges Verhalten von Beamten. Also Leute aus dem Auto zu zerren, vermummt und sie zu verprügeln und Waffengewalt anzuwenden, ist nicht schwierig, das ist kriminell. Das ist meine Sicht der Dinge und auch nicht rechtsstaatlich mehr gedeckt. Nicht umsonst gehen Millionen Menschen inzwischen, Gott sei Dank, auf die Straße in den Vereinigten Staaten, vor allen Dingen zugegebenermaßen in den Großstädten. Aber ich finde, wenn man darüber spricht, was ist der Weg zu einer Diktatur, dann gehen wir doch mal ins Weiße Haus. Das, was letztendlich der amerikanische Präsident umsetzt. Das, wie er auch mit Mehrheiten, ich meine, diese Nummer mit Grönland, da wusste nicht mehr der Kongress, was da gerade passiert. Leute einzusetzen bei der Gerichtsbarkeit. Oder nehmen Sie doch mal gerade diese Epstein-Files, wo angekündigt wurde, sie zu veröffentlichen, wird jetzt bruchstückhaft gemacht. Das sind ja alles, und da ist ja ein Riesen, ein Riesenerpressungspotenzial. Der wird hier noch unser Europa und wird noch richtig durcheinander bringen. Das heißt, das sind doch Anmaßungen, die mit Demokratie nichts mehr zu tun haben. Und diese Affinität von Trump Putin gegenüber beruht doch darauf, dass er das unglaublich attraktiv findet, dass dort ein Machthaber im Kreml sitzt, der machen kann, was er will, der sich vor nichts rechtfertigt, der Menschen umbringt und nichts passiert. Und denken Sie an Venezuela, das ist seine Moral. Es ging um seine, so mal er bestimmt. Venezuela, wo die Menschen in Venezuela gehofft haben, das ist jetzt der Wechsel. Haben Sie einen Maduro jetzt in einem Drogenknast in Queens oder Brooklyn? Der gehört natürlich streng genommen nach Den Haag vor das entsprechende Kriegsverbrechertribunal, was die Amerikaner nicht anerkennen. Aber da ist nichts für die Menschen gemacht worden, sondern wurde die Diktatur halt ausgetauscht. Da wurde jetzt die ehemalige Vizepräsidentin eingesetzt, die vom gleichen Schlag ist. Das kann man doch, das sind doch Methoden, auch den Menschen gegenüber, wenn andere einreisen wollen, komplett ihre Daten auf den Tisch zu legen. Das sind diktatorische Methoden. Und noch ein letzter Gedanke. Die Tatsache, ich nehme an, wir kommen gleich noch darauf, dass Putin in der Ukraine die Menschen in die Kälte schickt, sie zu Tode kommen lässt, indem sie bei minus 20 Grad ohne Wasser, ohne Elektrizität und ohne Heizung da sitzen lässt. Und er keine Sorge zu haben braucht, dass die Vereinigten Staaten reagieren daraufhin. Ich weiß nicht, was da noch der große Unterschied ist, muss ich Ihnen leider sagen. Ich bin ein großer, bin auch sozialisiert in einer, bei aller Kritik, großen Freundschaft zu den Vereinigten Staaten. Herr Serrao, Gegenrede. Ich finde, das ist tatsächlich maßlos aus Deutschland, Amerika. Sie haben jetzt eine ganze Batterie von Kritik abgefeuert, von den Epstein-Files zu dem, was Russland in der Ukraine macht, was schrecklich ist, was einem Völkermord gleichkommt, was ein verbrecherischer Angriffskrieg ist. Aber das können Sie jetzt, finde ich, nicht dem amerikanischen Präsidenten anlasten. Und machen aus diesen vielen Kritikpunkten, erklären Sie, die älteste westliche Demokratie, die nochmal Deutschland vom Nationalsozialismus befreit hat, zu einer Diktatur. Boah, glauben Sie nicht, wir sind auf dem Weg dahin? Wir können das vielleicht, ich glaube auch nicht, dass es eine Diktatur jetzt ist, aber dass Trump die Gewaltenteilung aushebelt, dass Trump das Recht nicht achtet, das ist doch mit Händen zu greifen. Jetzt können wir nicht wissen, wohin es führt. Aber glauben Sie denn nicht, dass der Rechtsstaat in den USA, dass der unter massivem Druck ist und Gewalt Entscheidung, ja, und wir sehen, was der Kongress macht und so weiter. Aber Trump schert sich eben aber auch viele Entscheidungen nicht, die Gerichte fällen. Und die Gerichte haben keine Armeen. Also wir müssen abwarten, wie es geht. Aber meine amerikanischen Freunde sind sehr, sehr, sehr sorgenvoll. Und jetzt können wir diskutieren, wo wir sind, auf einem Weg vielleicht in eine Diktatur. Aber dass wir den Weg verlassen, die USA den Weg verlassen haben, steht für mich außer Zweifel. Wie würden Sie es sehen? Zwei Gedanken. Sie haben vorhin Frau Strack-Zimmermann auch noch daran erinnert, dass es in Amerika Massenproteste gibt gegen das Auftreten der Eisbahnen. Meinen Sie, solche Massenproteste würde es in China oder Russland geben können? Nein, das wäre unmöglich. Es gäbe auch nicht die kritische Berichterstattung. Auch was darüber. Abends im Fernsehen gesagt wird, wäre in Russland. Ja, ich gebe Ihnen noch ein Beispiel, weil ich finde wirklich, dass in Amerika verschwinden auch nicht einfach amerikanische Staatsbürger. Fallen auch nicht dauernd Regimegegner aus Hotelfenstern. Ja. Werden allerdings deportiert, auch Menschen irgendwohin, und dann findet man sie irgendwo wieder. Also das hat dann tatsächlich schon, ich sage es mal anders, nicht diktatorische, sondern autoritäre Züge. Da entsteht so ein Klima. Was ich Ihnen angeboten habe als weiteres Attribut zu kritikwürdig. Ich finde nur ein Gedanke. Mir gerät die Kritik in Europa an dem, was in Amerika passiert, wirklich, die schlägt über die Stränge. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel. Das war jetzt gerade ein Podcast-Interview, was der Grünen-Co-Vorsitzende Felix Banaschak meinem Kollegen Paul Ronsheimer gegeben hat. Mhm. Der hat sich unter anderem darüber echauffiert, dass die amerikanische Regierung von Illegal Aliens spricht. Ich habe vorhin schon gesagt, was der Begriff bedeutet, und hat gesagt, das sei ja eine Entmenschlichung. Das Ganze erinnere ihn an die SA und die SS. Illegal Aliens, sagen die Amerikaner zu Ausländern, die sich widerrechtlich auf amerikanischem Boden befinden, seit jeher. Sie finden Reden von Clinton und Obama, wo der Begriff vorkommt. Und nochmal, der Vergleich in Deutschland von dem, was in Amerika passiert, mit der SA und der SS, da kann ich nur empfehlen, googeln Sie mal Köpenicker Blutwoche, was die SA gemacht hat. Aber vielleicht können wir mal wieder in die Jetztzeit kommen. Genau. Losgelöst, was da für Vergleiche geschlossen werden. Tatsache ist, dass wir in Europa einen verlässlichen Partner, auf den wir uns auch sicherheitspolitisch ausgeruht haben, nach dem Motto, die machen das schon, dass dieser Partner nicht mehr vorhanden ist. Und natürlich, und das passiert gerade in Europa, was schwierig ist zugegebenermaßen, dass man sich darauf einstellt, sich auf die Vereinigten Staaten nicht mehr verlassen zu können. Und Sie sprachen gerade von dem US-NATO-Botschafter, der nicht mal wusste, dass der Saqqar, also die Führungsfigur, der General, der die NATO führt, immer ein Amerikaner zu sein hat. Der hat vorgeschlagen in einer Berliner Sicherheitskonferenz, und das könnte man ja jetzt rotieren, dass letztlich die Frage ist, wie können wir, weil das technische und das militärische Know-how der Vereinigten Staaten ist unschlagbar, wie können wir im Zuge dessen, dass die Vereinigten Staaten ihr Ding machen, Venezuela, die Frage, was macht China in Zukunft, das ist ja noch mal ein anderes Thema, was passiert in Zukunft im Indo-Pazifik, auch wenn Sie mit den Japanern sprechen, haben die auch Schweiß auf der Stirne, zu Recht auch, abgesehen von Neuseeland und Australien. Dann das Thema Russland, das wir ja wollen nicht ausklammern, dass seit 4 Jahren in der Ukraine, und ich komme gerade aus der Ukraine, gehen wir ins 5. Jahr, dort wirklich, und das ist ein Völkermord, ein Land, was dieses vor 100 Jahren, 1932 schon erleben durfte, indem man sie ausgehungert hat. Jetzt werden die Menschen in die Kälte gebombt. Wie haben Sie das da? Sie sind am Samstag zurückgekommen. Ich bin am Samstagabend zurückgekommen. Können Sie, und ich nur, kann nur ein paar Sätze, aber einmal kurz, damit, weil diese Chance hat man nicht oft. Nein, weil Sie auch gerade sagten, wir sitzen hier im warmen Studio und reden. Und genau deswegen fahre ich auch dorthin, eben nicht aus dem warmen Studio heraus. Und wenn Sie in die Ukraine reisen, das können Sie ja ausschließlich mit dem Zug machen, erstens mal ununterbrochen Luftalarm. Entweder es kommen Raketenangriffe, überwiegend Drohnenangriffe von unvorstellbarer Anzahl. Sie haben ständig diese Bedrohungen, auch nachts vor allen Dingen, also in den Morgenstunden, 4, 5 Uhr. Kein Zufall, da wo Menschen besonders tief schlafen, geht das los. Die Temperaturen sind geradezu arktisch. Und Putin hat eben genau das zentrale Netz zerbombt. Das bedeutet, da hängen 1,1 Millionen Menschen in Kiew dran. Das wurde dann mühselig repariert und ein paar Tage später wurde es endgültig außer Kraft gesetzt. Das ist ein gezielter Massenmord. Und das besonders Bewundernswerte ist, ungefähr eine 500.000 Kiewer, eine Großstadt von 3,5, inzwischen sogar 4 Millionen, genau, weil viele aus der Ostukraine dort Schutz gesucht haben, haben die Stadt verlassen, aber nicht ihr Land, sondern sind sozusagen aufs Land, wo möglicherweise Familie ist, Freunde sind, die ihnen eine warme Möglichkeit anbieten. Das ist das tägliche Leben. Es ist bitterkalt. Die Menschen können nicht aus ihren Kleidungen raus. Wir haben die Fälle gesehen, dass dort Menschen erfrieren in ihren Wohnungen, wo 5-6 Grad ist. Das ist ein Völkermord. Und deswegen gerade dieser Link zu den Vereinigten Staaten, gerade weil ja der Kompass der Vereinigten Staaten jahrzehntelang so war, in dem Moment einzuschreiten, da kommt eben gar nichts mehr. Olivia Korte, Und das ist übrigens für die Menschen dort, mit denen wir gesprochen haben, nicht nur aus der Politik, sondern auch aus der Zivilgesellschaft, die wollen auch gar nicht mehr hören, dass wir sagen, Mensch, toll, ihr seid so resilient und seit 4 Jahren und sind immer noch 37 Millionen Menschen in der Ukraine und nur 7 Millionen auf der Flucht. Das wollen die alles nicht mehr hören. Was die hören wollen, ist, dass wir mehr Hilfe leisten, erstmal im technischen Know-how. Also heißt, dass man wenigstens an manchen Stellen Wärme erzeugt zu Generatoren. Da wird jetzt gerade gejubelt, weil der Papst gesagt hat, er schickt 800 hin. 800 bei 1,1 Millionen Menschen allein in Kiew, die ohne Heizung da sitzen. Also, und vor allen Dingen, dass wir in Europa mehr Luftabwehr schicken. Dass wir erst dieses Bombardement überhaupt nicht zulassen. Und da sind wir ganz schnell bei der Bundesrepublik Deutschland, die eine Menge macht, aber eben nicht genug. Darüber reden wir auch gleich. Ich würde gerne, weil von dieser spannende Eisdiskussion gerade da war, Herr Lukas, wie schauen Sie denn darauf, das, was Trump da macht, diese Behörden, ICE, die Einwanderungsbehörde, die ja eigentlich aus einer ganz anderen Tradition kommen, ne? Die jetzt aber plötzlich Dinge tun, für die sie eigentlich ursprünglich gar nicht zuständig waren. Mhm. Und man sieht diese Bilder, diese Masken. Ich erinnere mich, als die ersten Videos davon kamen, wie verstörend das ist, wenn du siehst, wie plötzlich einfach Menschen von der Straße gegriffen werden. Du hast das Gefühl, kann irgendwie jeden treffen und findest dich irgendwann, keine Ahnung, in El Salvador wieder. Wie finden Sie dieses Vorgehen? Also ich kann die Kritik, die zwei meiner Mitdiskutanten, was die innenpolitischen Vorgänge in den USA anbetrifft, nicht widerlegen. und kann sie auch in keiner Weise relativieren. Was ich aber als Verteidigungspolitiker im Deutschen Bundestag und der AfD erkenne, ist, und auch gerade nach dem Statement von Frau Strack-Zimmermann, was die Situation in der Ukraine anbetrifft, dass wir in Deutschland, dass wir in Europa vor großen Problemen und damit großen Herausforderungen stehen. Und damit muss ich erstmal die USA und die Trump-Administration so nehmen, wie sie ihre Entscheidung nach außen für uns wirksam also trifft, welche Papiere sie veröffentlicht. Und ich sehe im Gegensatz zu dem, was vorher gesagt wurde, auf dieser Basis die USA immer noch, ich rede über Verteidigungs- Außenpolitik, als verlässlichen Partner. Ich frage auch deswegen, der Name Daniel Halemba, sagt Ihnen was? Ich glaube, es ist ein AfD-Abgeordneter aus Bayern. Ne? Aus Bayern, der gerade auch massiv Ärger mit der Justiz hatte. Okay. Wegen Geldwäsche, glaube ich, und anderer Dinge, aus dem Bayerischen AfD-Landesverband. Mhm. Der hat zum Thema Eis sich jüngst folgendermaßen eingelassen. Schauen Sie mal. Wir wollen auch Eis in Deutschland. Als bayerische Landtagsfraktion der AfD haben wir uns auf unserer vergangenen Klausurtagung ein Positionspapier verabschiedet, wo wir uns auch für eine Eisbehörde in Deutschland aussprechen. Ich stehe hier mit unserem innenpolitischen Sprecher der Landtagsfraktion, Richard Graupner, aber auch langjähriger Polizeibeamter. Ja, Richard, wie genau soll denn diese Eisbehörde bei uns ausschauen? Ja, wir nehmen uns da tatsächlich die USA zum Vorbild. Geht da noch endlos weiter. Wir nehmen uns dann tatsächlich die USA zum Vorbild. Sollten wir das? Wollen Sie das in Ihrer Partei? Ist das offizielle AfD-Position? Nein, die Äußerung dieser beiden Kollegen, ich denke, das sind beides Landtagsabgeordnete, nehme ich an, aus Bayern, ist nicht die offizielle AfD-Bundespolitik. Zumindest so, wie ich sie kenne, stehen wir ganz klar, was die Sicherung der Grenzen, also exekutiven Sicherung der Grenzen anbetrifft, dazu, dass das Aufgabe der Bundespolizei ist. Was heißt das? Das heißt, dass die Bundespolizei wie jetzt auch die hoheitliche Aufgabe hat, Grenzen zu überwachen, genau wie auch Bahnhöfe oder internationale Bereiche wie zum Beispiel Flughäfen. Und da natürlich für die Einhaltung, was Einreisen anbetrifft, was illegale Einreisen anbetrifft, zu sorgen, dass das nicht stattfindet. Ganz grundsätzlich, wo ist eigentlich da tatsächlich die Position Ihrer Partei? Geht es um millionenfache Remigration? Geht es darum, Menschen außer Landes zu schaffen, die keinen Status besitzen? Was, ich verstehe das nie so richtig. Wo stehen Sie als AfD gerade? Weil das ist ja... Wir kommen zu dem Ergebnis, wie viele andere auch, die allerdings, wenn man den Bundeskanzler nimmt, dann schnell wieder von ihren Positionen umkippen. Wir stehen ganz eindeutig mit unserer Position dazu, dass die Massenmigration, die wir seit 10 Jahren erleben, nicht mehr zu bewältigen ist. Und damit tun wir nicht nur der Bevölkerung Unrecht, sondern vor allen Dingen denjenigen, die mit großen Erwartungen in unser Land gekommen sind und die wir nicht mehr integrieren können. Und das Ganze wieder auf, sag ich mal, normalen Maß zurückzuschrauben, sind wir dafür, dass die illegale Migration gestoppt wird, die illegal bei uns im Land sind, zurückgeführt werden, ganz zu schweigen von demjenigen, die nachweislich Straftaten begangen haben. Und dass bei den anderen Millionen, die bei uns sind und die keine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit bekommen können und der ihr nachgehen können, eben Anreize geschaffen werden, dass sie wieder in ihre Heimatländer zurückgehen. Das trifft vor allen Dingen Afghanen und Syrer, wenn feststeht, dass ihre Länder, und das ist ja nun zum Teil auch der Fall, wieder befriedet sind oder teilweise befriedet sind und nicht mehr im Krieg leben. Okay, und über ein Problem würde ich jetzt gerne, weil die heute auch so viel verteidigungspolitische Kompetenz hier ist und auch mit Blick auf Marc-Felix Herrau, der sagt, es ist in Wahrheit unsere eigene Krise, Landesverteidigung, Wehrpflicht. Wo steht da eigentlich die AfD? Wo stehen wir eigentlich? An welchem Punkt sind wir? Wir sind dafür. Und Herr Lukassen ist auch dafür. Sie selbstverständlich. Das sagen Sie so. Ist das die Position Ihrer Partei? Die Partei hat eine ganz klare Position, was die Wehrpflicht anbetrifft. Können Sie in allen Programmen, in allen Wahlkampfprogrammen nachlesen oder auch in einer Abstimmung der Gesamtpartei, also einer sehr demokratischen Basisabstimmung. Und wir haben ein entsprechendes Papier erstellt, das die Fraktion auf dem Tisch liegen hat und aber nicht eben entschieden hat, es in der jetzigen Phase nicht in den Bundestag einzubringen. Und auch im Rahmen der Lesung über das Wehrdienstmodernisierungsgesetz. Herr Lukasen, Sie sagen, Sie haben eine ganz klare Position. Ja. Also so wie ich es verstanden habe, ist diese Position alles Mögliche, aber definitiv nicht ganz klar. Naja, nichts daran ist klar. Herr Lanz, Sie fragen jetzt einen Bundespolitiker, ein Mitglied der Bundestagsfraktion der AfD und den verteidigungspolitischen Sprecher. So, das durfte ich mal wiederholen. Irgendjemand. Und damit habe ich Ihnen die deutliche Position der Partei und der Fraktion wiedergegeben, dass es vielleicht einige gibt, die das anders sehen in der Partei. Das bestreite ich ja nicht. Das ganz kurz, können wir einmal dieses Plakat uns nochmal anschauen? Hier, das war ein Post, glaube ich, hier. Das hier. Ist das die Position? Ich habe es nicht verstanden. Ist das jetzt für oder gegen Wehrpflicht? Was ist das? Weiß ich nicht. Ich habe dieses Plakat nicht erstellt. Es wirkt auf den ersten... Das kennen Sie doch, ne? Nein, es wirkt auf den ersten Eindruck für mich ein bisschen bedrückend, muss ich sagen. Ja. In der Tat, ja. Wäre nicht mein Stil. Ja, das reicht ist, aber ist Ihre Partei, ne? Ja, und das reicht auch nicht, denn dass Herr Merz die Leute in die Ukraine schicken will, ist schlichtweg gelogen. Das ist einfach unappetitlich. Deswegen nochmal, was ist denn Ihre Position? Was ist ja, ich freue mich ja natürlich, dass alle Mitdiskutanten einmal die Thematik AfD beantworten. Meine Position ist eindeutig, ich bin für die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht. Dieses Momentum wird kommen. Herr Neitzel wird mir recht geben müssen. Mhm. Spätestens dann, wenn... Da sind wir ganz... ich bin ja bei der Anhörung und Sie auch dabei gewesen. Ja, dann bin ich bei spätestens dann, wenn die Ziele des Wehrdienstmodernisierungsgesetzes nicht erreicht werden. Und wenn Sie zwischen den Zeilen lesen, dann werden Sie den Bundesverteidigungsminister Pistorius genauso verstehen. Also in 2 bis 3 Jahren spätestens. Bei Ihren Parteivorsitzenden muss man nicht zwischen den Zeilen lesen. Die haben auch eine Position, aber eine ganz andere Position. Na, er hat erst jetzt am Wochenende bei Ihrer Kollegin Frau Mioska sich ganz klar zur Wehrpflicht bekannt. Das fanden Sie ganz klar? Ja. Die Position von Frau Weidel ist auch ganz klar? Ja. Die Position von Leuten wie Herrn Höcke ist auch ganz klar? Nein. Okay, dann hören wir noch mal kurz rein. Das ist der Sound in der AfD, wenn es um dieses Thema geht. Landesverteidigung, schauen Sie mal. Was soll der junge Mann mit einer Bundeswehr verteidigen, die keinen Patriotismus und keine Tradition mehr kennt? Drag-Queen-Auftritte in Kindergärten, die Deindustrialisierung, die Plünderung der Sozialversicherungssysteme, die mit Betonmauern gesicherten Lichter, Feste, die früher mal Weihnachtsmärkte hießen, die Massenzuwanderung, die ihn fremd im eigenen Land macht, den Schuldstolz. Sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, ich möchte zum Schluss betonen, bevor auch nur ein einziger junger Mensch in diesem Land zwangsweise wieder in Uniform antreten soll, muss dieser Staat endlich wieder ein Staat für die Deutschen werden. Wie fanden Sie das? Wie ich das fand, habe ich in meiner Rede 2 Tage später im Bundestag zum Ausdruck gebracht. Dass für mich, und das ist kein Dissens mit Björn Höcke als Person, sondern mit dieser Thematik, und mit der bin ich in Diskurs gegangen, dieser Thematik, dass dieses Land, unser Deutschland, verteidigungswert ist. Und dafür stehe ich und dafür steht die AfD. Die Organisation, die Institution unseres Staates, so wie sie heute sind, ob sie durch die aktuelle Regierung oder aktuellen Regierungen fehlgeleitet werden, falsch exekutiv geführt werden oder nicht, es sind die Institutionen unseres Staates Deutschland. Und dazu stehen wir als rechte Partei, als rechtsstaatliche Partei. Und das muss dann im innerparteilichen Dissens und Diskurs. Das heißt, wenn jemand so redet, das finden Sie total daneben? Oder wie finden Sie das, wenn jemand so redet? Ich habe es ja eben gesagt. Ich finde es unangemessen. Ist es auch unanständig? Deutschland darauf zu reduzieren und zu sagen, da gibt es Drag Queens und so weiter. Und deswegen ist dieses Land nicht wert, verteidigt zu werden. Nein, das wäre nicht mein Sprachgebrauch. Und nochmals, könnten Sie auch einspielen. Ich habe es deutlich gemacht, dass unser Land, dass unser Deutschland verteidigungswert ist und dass wir auch dazu stehen. Und Herr Höcke ist, wie Sie ja alle wissen, Landesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender in dem wunderschönen und beschaulichen Thüringen. Und er hat ein bundespolitisches Thema von sich aus ja auf die Tagesordnung im Thüringer Landtag gebracht. Das kann er, das darf er, selbstverständlich. Die Reaktion ist ja dann auch gekommen. Sie haben das gemacht. Sie haben sich da auch mit Ihrer eigenen Partei sozusagen angelegt. Interessant ist, 7 Wochen vor Höcke haben Sie auch eine Rede zu dem Thema gehalten. Und da klang das so, schauen Sie mal. Die Bundesregierung bekämpft mit ihrer linksgrünen Agenda alles, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Sie beseitigen mit ihrer Politik für die Gründe für den Ehrendienst an unserer Nation. Wozu noch tapfer sein? Für Wohnquartiere wie den Weißen Riesen in Duisburg, für ganze Stadtteile unter Clankontrolle, für Friedensrichter, Hinterhofmoscheen, Messerattacken, millionenfachen Sozialbetrug, Gewaltexplosion. Wer das deutsche Volk zum Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes erklärt, muss sich nicht wundern, dass immer weniger das deutsche Volk verteidigen wollen. Ist der gleiche Sound? Nee, ich finde das sehr interessant und bin Ihnen fast dankbar, dass Sie das eingespielt haben. Wir sind darüber gestolpert, also sowohl über den Ausschnitt, den anderen, wir können ihn auch gerne noch zeigen, wenn Sie das wollen, aber Sie haben ja im Grunde Ihre Position gerade klar gemacht. Ja. Aber das kurz davor, das ist der gleiche Sound. Nein. Und auch da war ich irritiert, von einem ehemaligen Oberst AD, der sagt, das geht so nicht, wir können so nicht über unser Land reden, der dieses Land dann genau darauf reduziert. Das habe ich nicht verstanden. Also es ist legitim, diesen Ausschnitt zu bringen, Herr Lanz, vollkommen legitim. Und Ihre Irritiertheit möchte ich gerne Ihnen nehmen. Was in dieser Rede und meiner Rede zum Ausdruck kommt, ist, dass diese Regierung nicht dafür sorgt, bei unserer Bevölkerung und vor allem bei uns im jungen Menschen, das Bewusstsein zu entwickeln, was verteidigungswert ist. Wir stehen dafür. Wir stehen dafür. Okay, aber wir sagen es anders. Wir aber nicht, was wir wollen. Wir wollen, was bei den Umfragen nicht stimmt. Also ich rede doch nicht über die Umfragen. Ich rede über das, was eingebracht werden soll, was wir an Arbeit leisten müssen, damit diese Motivation wieder kommt. Und ich bestreite ja in keinster Weise in meiner Rede, dass unser Land nicht verteidigungswert sei, sondern ich sage ja nur, und das sehr deutlich meine ich, was diese Regierungspolitik bewirkt, dass die Menschen und die jungen Menschen, und da sind wir bei Ihrer Umfrage, Herr Neitzel, dann gar nicht mehr auf die Idee kommen, es verteidigen aber zu wollen. Aber da muss ich kurz eingreifen. Wenn Sie mal die Umfragen zur Wehrbereitschaft sich ansehen, die das Zentrum für Militärgeschichte macht, dann haben wir in Deutschland etwa 70% für Einführung der Wehrpflicht. Es ist eine hohe Minderheit der jüngeren Generation, die dafür ist. Keine Mehrheit, aber eine hohe Minderheit. Und diese Zahlen waren im Kalten Krieg auch nicht anders. Und das ist ganz interessant. Ich habe 1987 Wehrdienst gemacht. Wir haben es, also ich natürlich mit einem patriotischen Impetus, aber ganz viele meiner Klassenkameraden haben es halt gemacht, weil man es musste. Und das war auch nicht anders. Also wir würden vielleicht sagen, in Ihrer Sicht war der Staat ein anderer, aber man bekommt diese Motivation, dass nun 90% der jungen Generation in Begeisterung zu fahren, das bekommen sie nicht hin. Das gab es in Deutschland noch nie. Von daher glaube ich, dass dieser logische Schluss, den Sie ziehen, sagen, der Staat bringt bestimmte Leistungen nicht und deswegen machen die das nicht. Das ist empirisch nicht nachzuweisen. Und ich würde gerne noch mal auf Europa schauen, weil wir, Herr Lukas, einen Kollegen von Ihnen haben, die diese Bündnisverteidigung, dass Europa zusammensteht, dass Europa diesen Kontinent schützen muss, komplett ablehnen. Sie haben da Kollegen, die sagen, was soll das? Und jetzt macht euch mal locker und das mit der Ukraine ist sowieso Unsinn und Moskau ist sowieso stärker. Also lassen wir das, die Ukraine zu unterstützen, wissend, was dort passiert. Das ist genau das, was dort intoniert wird von allen voran von der deutschen AfD, gefolgt von den Rechten aus Frankreich und Polen. Genau so wird das intoniert. Bündnis für die Tonne, NATO ist sowieso das allerletzte. Und wer will für diesen Kontinent seinen Kopf hinhalten? Das ist genau in größerer Dimension. Mhm. Und das ist wirklich entsetzlich. Sie dürfen sofort, Herr Lukassen. Ja. Herr Serrao, bitte. Ich bin mir nicht sicher, ob die Kritik an der französischen Rechten, was die Ukraine angeht, so stimmt. Herr Badella hat eigentlich sich immer für eine militärische Unterstützung der Ukraine ausgesprochen und der RN. Und ich erinnere daran, was passiert ist, als Giorgia Meloni Ministerpräsidentin wurde. Da gab es in Deutschland Magazincover, die gefährlichste Frau Europas. Heute ist sie eine der tragenden Säulen der NATO in Europa. Entschuldigung, das muss ich jetzt ganz kurz einordnen. Ich bin ja immer sehr kritisch mit der eigenen Republik und auch mit dem Bundeskanzler und dem, was wir tun für die Ukraine. Aber bei allem Respekt, das, was in Frankreich, und da ist Macron wirklich der beste PR-Mann schlechthin, er hat ja auch jetzt gerade wieder ein Interview gegeben in der Süddeutschen, wo er das hohe Lied Europa singt, das beherrscht er. Und wenn man dann hinter die Kulisse guckt, was denn ganz konkret für die Ukraine passiert, kann ich Ihnen sagen, und das Gleiche gilt in noch geringerem Maße, was Italien betrifft. Frau Meloni ist in der Tat keine Freundin von Herrn Putin, ist emotional an der Seite der Ukraine. Aber umgesetzt wird da überhaupt nichts. Das ist der Unterschied zu Deutschland. Deswegen, da muss man sehr vorsichtig sein. Und was Herr Badella betrifft, der versucht gerade sozusagen, sich das, was Frau Meloni ja auch gelungen ist, so ein etwas bürgerliches Mäntelchen umzutun, damit er eben aus dieser unappetitlichen, radikalen Ecke rauskommt. Das scheint ihm zu gelingen. Sein Auftritt ist auch immer bemerkenswert, wenn er in Europa auftritt. Er läuft sich ja warm für die Präsidentschaft. Aber noch mal, Worte ist das eine. Was dann hinten raus dabei kommt, kann ich Ihnen sagen, ist bei Frankreich und Italien überschaubar. Lupen, mit der Lupe zu suchen. Herr Lukas, noch mal, mich noch mal interessieren, man kann das alles kritisieren, was Sie da gemacht haben. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Man kann Migration kritisieren, man kann sagen, das läuft nicht gut, man kann sagen, da gibt es Missbrauch, man kann sagen, das läuft gerade nicht so richtig rund in diesem Land, an vielen Stellen. Kann man alles machen. Mir geht es um was anderes. Sie haben, ähnlich wie Höcke auch, gerade Deutschland, dieses Land, und Sie als Oberster AD wissen das doch sehr viel besser als ich, genau auf diese paar Dinge reduziert und machen daraus. Und deswegen ist es nicht mehr wert, verteidigt zu werden. Ja, also dieser und deswegen wollen es viele nicht mehr. Und das ist der Punkt, den ich nicht verstehe. Das haben Sie da gesagt. Ich empfehle Ihnen einfach mal, meine ganze Rede vom 16.10. des letzten Jahres anzuhören. Ich kritisiere die Politik der Bundesregierung, die dazu geeignet ist, den jungen Menschen den Eindruck zu erwecken, es sei nicht verteidigungswert. Von einer Regierung, die sagt, Putin wird 29 so weit, Deutschland und Westeuropa oder Europa anzugreifen. Damit also auch insinuiert, es könnte so weit kommen. Dann frage ich, was tut die Bundesregierung dagegen, wenn das ihre Bedrohungsanalyse, die der Bundesregierung ist, was tut sie, um die Sicherheit Deutschlands, Europas herzustellen? Die Frage stellen Sie doch zu Recht. Mein Punkt ist ein anderer, weil wir hier heute mal grundsätzlicher sprechen und auch über die Krise des Westens sprechen, über die Frage reden, was ist uns was noch wert? Gerade Sie als oberste AD, Sie wissen doch ganz genau, wofür dieses Land noch steht. Das ist doch so viel mehr. Wir verteidigen das Grundgesetz, wir verteidigen eine unabhängige Justiz, wir verteidigen die freie Art zu leben. Wir verteidigen Meinungsfreiheit, auch wenn die an vielen Stellen, da hat Herr Serrao einen Punkt, der Eindruck entsteht, die ist unter Druck. Aber dennoch haben wir eine unabhängige Justiz, eine unabhängige Presse. Wir führen unser Leben in Freiheit. Wir können protestieren, demonstrieren. Selbst Leute, die immer von sich behaupten, man darf ja gar nichts mehr sagen in diesem Land, sagen das dann aber sehr, sehr laut in Kameras rein und verbreiten es im Netz und so weiter. Das heißt offensichtlich, darf man es irgendwie doch? Also, kommt dafür nicht in den Knast? Sie haben doch gar nichts anderes von mir gehört, Herr Lanz. Und wenn Sie dann doch die Sie reduzieren es darauf und sagen, das ist der Grund, diese Dinge, die Sie da genannt haben, die man alle beklagen kann. Aber das ist der Grund, warum wir alle nicht mehr tapfer sein wollen für dieses Land. Und das verstehe ich von einem Patrioten wie Ihnen, das verstehe ich nicht. Das ist irgendwie enttäuschend, weil ich denke, gerade jemand wie Sie müsste doch einen weiteren Blick auf das haben, was das große Ganze ist. Dass Sie enttäuscht sind, das würde mir jetzt leid tun. Aber um es vielleicht sachlich nochmals deutlich zu machen. Ich kritisiere, dass die Bundesregierung, die selbst keinen Tag auslässt, von der Bedrohung, der wir ausgesetzt sind, zu sprechen, nicht alles dafür tut, in der Bevölkerung und vor allen Dingen bei den jungen Menschen das Bewusstsein zu stärken, dass dieses Land verteidigungswert ist. So habe ich es auch gesagt. Indem man Ausländer auf der Straße verprügelt, oder wie? Auch gesagt, und dazu stehe ich, und damit gebe ich auch die offizielle bundespolitische AfD-Politik wieder. Was erwarten Sie denn von der Bundesregierung? Jetzt mal ganz konkret. Dass wir auch hier so Eisleute haben, die die Leute rauszerren, oder dass Homosexuelle oder die besagte Drag Queen, die Sie ja ununterbrochen als Beispiel voranführen, als ob es da so viele gäbe, verbietet? Oder was ist denn die Konklusio davon? Was ist denn, was macht denn unser Land aus? Und das ist doch die Vielfalt und leben lassen. Das tut Ihnen doch nicht weh. Und dass wir Probleme haben, das bezweifelt übrigens keiner, und dass die auch gelöst werden müssen, ist in der Tat das, was die Folge davon hat, dass Menschen das Gefühl haben, sie könnten sich nicht mehr dazu äußern. Aber diese Aussagen, die Sie da getätigt haben, eins zu eins, findet im Europäischen Parlament, und zwar vor allen Dingen von den AfD-Abgeordneten, in einer geräuschvollen Art statt, dass da andere Kolleginnen und Kollegen sitzen aus anderen Ländern und sagen, was geht denn da gerade ab? Und da sind die Deutschen federführend, bedauerlich genug. Also da es so wenig konkret ist, was meine Vorrednerin gesagt hat, gehe ich da auch nicht drauf ein. Ich möchte deutlich machen, dass wir als AfD und ich als Verteidigungspolitiker dafür stehe, dass wir im Bündnis verteidigungsfähig sind. Ich habe selbst eine Position dazu entwickelt, die vorsieht, dass eben nicht nur die Landesverteidigung, sondern auch der Bündnisbeitrag signifikant gestärkt wird. Auch auf der Basis der NATO-Zusagen, die die Bundesregierung nun mal, was zusätzliches Personal anbetrifft, getroffen hat. Ja, das ist der Punkt, an dem ich auch mitgehe, weil ich das Gefühl habe, vielleicht haben Sie sich ja korrigiert. Vielleicht habe ich das alles gründlich missverstanden, dann tut mir das leid. Nur wenn ich das höre und denke, wir reduzieren das Land auf genau diese Dinge, dann werden wir diesem Land schlicht und ergreifend nicht gerecht. Es gibt so vieles, was in diesem Land wert ist, verteidigt zu werden. Das sehen Sie ja offensichtlich auch so. Deswegen würde ich gerne zum Schluss noch mal wissen, Herr Lukassen, auch Ihre Parteivorsitzende, insbesondere auch Tino Chrupalla, der Parteivorsitzende in dem Fall, sind da sehr ambivalent. Sagen ja, also Wehrpflicht irgendwie ja und Landesverteidigung irgendwie ja. Aber wenn es um die Ukraine geht, auf gar keinen Fall. Und deswegen bringen wir den Antrag jetzt auch noch nicht ein, weil da wollen wir uns irgendwie nicht sozusagen die Finger schmutzig machen. Wenn Sie von Schutzmacht reden, Deutschland als Schutzmacht, Führungsrolle, Vorbild, Vorreiterrolle, was meinen Sie denn dann damit? Dann meine ich damit, dass Deutschland als hoffentlich auch weiterhin der ökonomisch prosperierendste Staat in Europa und Nation sind und bleiben, die größten Möglichkeiten hat, Streitkräfte so fortzuentwickeln und aufzurüsten, dass sie diese Aufgabe als Anlehnungsnation und eben halt auch als Führungsnation erfüllen können. In einer vielleicht veränderten NATO, in einer europäischen NATO, mit einer besonderen Partnerschaft mit den jetzt noch nordamerikanischen NATO-Staaten, und die Trump-Administration gibt dazu ja auch, sag ich mal, Signale, die genau dazu führen können, dass wir dieses Vakuum, was jetzt scheint zu entstehen, ausfüllen können. Aber Herr Lukas, und sorry, dass ich da reingehe, ist nicht die Politik, die Ihre Kollegen in Europa machen. Da wird ganz konkret im Parlament antieuropäisch gearbeitet. Alle sitzen dort, freuen sich, dort Mitglied zu sein, und sind antieuropäisch und argumentieren auch so, dass man sich wieder zurückzieht in den Nationalstaat. Ja, und zurückziehen in den Nationalstaat ist für ein Land wie Deutschland, was in der Tat das größte ist und im Herzen Europa liegt, Gift, weil wir im Bündnis stark geworden sind, in der NATO, in Europa. Ich werde ja dauernd zur AfD gefragt. Sie werden nicht zur FDP gefragt. Entschuldigung, Sie können doch nicht davon weglaufen, dass Sie Kollegen haben im Europäischen Parlament, die sich mit Verlaub benehmen wie eine offene Hose. Antieuropäisch. Und zwar von morgens bis abends. Und sich verbünden mit denen aus den anderen Nachbarstaaten. Lukassen ist natürlich nicht dafür verantwortlich. Nee, und Herr Rüdiger. Erkennbar andere Position, Herr Rau. Frau Zimmermann, Okay. Wenn Sie sagen, antieuropäisch, da muss ich noch mal zurück zu dem, was Sie am Anfang gemacht haben. Wenn man sich anschaut, wie Europa gerade militärisch aufgestellt ist, vor dem Hintergrund der russischen Bedrohung, dann muss ich wirklich sagen, ist das Gerede von Amerika als Diktatur, sozusagen, von denen wir uns loslösen müssen, das ist antieuropäisch. Das ist auch nicht im europäischen Sicherheitsinteresse. Der erste NATO-Generalsekretär hat mal das Wesen der NATO so beschrieben. Der Sinn und Zweck sei es, to keep the Russians out, the Americans in and the Germans down. Germans down ist vorbei, da sind sich alle einig. Aber alles, was Sie sagen, führt in die Richtung, push the Americans out. Und da muss ich sagen, Sie haben Mark Rutte vorhin erwähnt, das, was Mark Rutte macht mit dem amerikanischen Präsidenten, dieses Geschmeichel, Daddy Donald, ist im Zweifel eher im Sinne Europas und der europäischen Sicherheit, als das, was Sie hier machen. Also, da möchte ich dezidiert etwas dazu sagen. Bitte. Das eine ist, und das habe ich gesagt, dass Europa in der NATO ohne die Vereinigten Staaten ein riesiges Sicherheitsproblem haben. Noch. Dass daran gearbeitet wird mit einem Industrie-Defense-Programm, dass wir uns sukzessive Fähigkeiten aneignen, um aus dieser Abhängigkeit rauszukommen. Mark Rutte macht es richtig, bin ich bei Ihnen. Dieses sehr Schmeichelhafte, was einige Kollegen von mir irritiert, macht er richtig, weil wir wollen die Amerikaner nicht aus der NATO haben. Wir müssen aber erkennen, dass dieses Land sich so verändert hat. Und wir haben ja noch gar nicht über die Sicherheitsstrategie der Amerikaner gesprochen, wo die Europäer aus ihrer Sicht, aus deren Warte gar keine Rolle mehr spielt. Dass in diesem Kontext wir selbstständig werden müssen, ob wir wollen oder nicht. Das ist das eine. Ich erlaube mir aber als Europaabgeordnete, das, was ich in den USA sehe und was mich zutiefst umtreibt, zu kritisieren. Nochmal, ich komme aus der Ukraine gerade, ich bin relativ häufig da und ich sehe, dass Herr Trump eben nicht den Unterschied macht, sondern die Ukrainer, Herrn Zelensky an die Wand nagelt, Druck aufbaut auf die Ukraine, auf die Opfer, nicht auf Putin und Putin gerade gezielt einen Massenmord begeht, ohne dass die Vereinigten Staaten auch nur mit der Wimper zucken. Und das finde ich aus dem demokratischen Verständnis, aus dem Wertekanon, den wir mal hatten, den Westen als solches, gibt es ja nicht mehr, finde ich das entsetzlich. Und deswegen erlaube ich mir, kritisch zu sein, erlaube mir aber auch zu sagen, dass dieses Abarbeiten an den Vereinigten Staaten vorbei sein muss, sondern es jetzt darum geht, und das ist auch unsere Aufgabe, Europa stark zu machen mit den 27 EU-Staaten gemeinsam mit Großbritannien, Norwegen, Island und anderen europäischen Staaten. Das Herr Lukas, ist unser schütteln gerade mit dem Kopf. Und das Ganze ganz schnell. Sie schütteln gerade mit dem Kopf. Warum? Ja, wenn ich Frau Stark-Zimmermann höre, dass sie sagt, das Abarbeiten an der USA und das, was dort passiert, muss aufhören. Ich habe von Ihnen zu Anfang genau das gehört. Nein, ich habe. Ja, dann hören genau Sie mal. Das. Nee, genau das haben Sie gesagt. Herr Lukassen, ich habe gesagt, meine persönliche Meinung ist das eine. Was machen wir in Europa, ist daran, selbstständig zu werden. Und trotzdem erlaube ich mir das Urteil über das, was ich in den USA sehe, was im Weißen Haus passiert, was mit ICE passiert, dass ich das unerträglich finde. Und das gehört auch dazu, so wie andere sich über Europa äußern, diese freie Meinung zu äußern. Herr Neitzel, zum Schluss. Ja, ich glaube, dass Europa wirklich an einer Wegscheide steht, weil wir reden seit 2014, dass Europa sicherheitspolitisch unabhängiger werden muss. Und für mich ist wirklich die große historische Frage, kriegen wir es gebacken? Und ich bin da wirklich sehr, sehr skeptisch. Nicht, weil es Einzelne gibt, die das vielleicht wollen, aber ist dieses europäische System wirklich so gebaut, dass wir gemeinsam vorangehen? Dass wir vielleicht in einer Koalition der Willigen, Deutschland, nordische Staaten, baltische Staaten, Niederlande, vorangehen? Dass wir einen gemeinsamen Defense-Markt stehen? Das deutsch-französische Flugzeugprojekt steht vor dem Aus, auch obwohl Macron da wieder schöne Reden findet. Haben wir Europäer wirklich verstanden? Wie viele Millionen haben wir da schon versenkt? Etliche Milliarden. Das ganze Projekt ist ja bereits seit 2015. Wir haben Milliarden 2017. versenkt, und das Ding kommt wahrscheinlich nicht. Naja, versenkt. Ich würde ja auch sagen, Gott sei Dank, ich glaube nicht, dass FCAS wirklich je fliegen wird. Wenn man sich die deutsch-französischen Projekte anschaut, die deutschen und Franzosen haben es aber noch nie. Darf ich noch mal darauf zurückkommen? Haben es noch nie geschafft, ein Kampfflugzeug gemeinsam zu entwickeln. Ja. Die Franzosen sind immer ausgestiegen. Und es war ein großes Versäumnis der Politik, damals der Regierung Merkel, dass sie nie sich die Zeit genommen haben, mal strategisch nachzudenken, was wollen wir in Europa, was können wir, welche historischen Erfahrungen haben wir. Man hat die Dinge schon, ohne ins Detail zu gehen, 2015, 16, 17 falsch aufgegleist. Und jetzt stehen wir vor dem Salat. Das ist ein großes politisches Problem. Wenn das Projekt scheitern würde, wäre das natürlich politisch nicht das richtige Signal. Es weitermachen, nach aller Erfahrung wir alle werden das in unserem Leben nicht mehr erleben. Ne? So, und jetzt geht es schon mit zwei Lösungen. Also das ist, aber Herr Neitz, Sie sagten gerade jetzt mal abgesehen von diesem Projekt, was in der Tat falsch aufgesetzt wurde, Sie sagten gerade, die baltischen Staaten mit ihrer Erfahrung der russischen Grenze und die meisten, übrigens auch im Europaparlament, sind noch in der Sowjetunion sozialisiert und die erzählen ihnen Dinge, die wir hier nicht erleben wollen. Sie haben die Finnen, Sie haben die Schweden, Sie haben die nordischen Staaten, mit denen wir wirklich exzellent zusammenarbeiten. Und ich glaube in der Tat, das, was als Gerhard Schröder noch ernst genommen werden konnte, diese zwei Geschwindigkeiten, an dem Punkt sind wir. Da müssen wir auch wirklich vorangehen. Es wird Länder geben, dazu gehört Deutschland, die nordischen, die baltischen Staaten. Aber da müssen wir auch konkrete Pläne machen, da müssen wir einen gemeinsamen Markt haben, da müssen wir die Offset-Geschäfte abschaffen, da muss es jetzt auf der MSC Verkündungen geben und nicht mehr das Problem beschreiben. Geht voran. Okay, was bedeutet, wir werden die Amerikaner noch lange brauchen. Damit schließt sich der Kreis zu Marc-Felix Herrau, ehrlich gesagt. Man sagt, in Wahrheit ist diese Krise mit den Amerikanern insbesondere unsere eigene Krise. Ich würde dem zustimmen. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.